Das sind im Grunde zwei Fragen. Die erste Frage ist die nach seiner eigenen seelischen Verfassung, wie er damit fertig wird. Als gläubiger Mensch wird er wohl Wege dazu finden, aber es wird für ihn bestimmt nicht leicht sein. Immerhin muss man festhalten, es ist ja keine absichtliche Tat, sondern eine fahrlässige und dann natürlich freilich schuldhafte Tat gewesen. Die andere Frage ist die, wie die Bevölkerung Thüringens damit umgeht, und die dürfte sich wahrscheinlich spalten. Eines Teils jene, die auch aus politischen Gründen es im Grunde gerne sehen, dass der Ministerpräsident mit moralischen Vorwürfen überzogen werden kann, und andere, seine Unterstützer, die argumentieren werden, er sei nun stark genug gestraft und ein Missgeschick, und sei es ein schuldhaftes, das im Grunde einen jeden unterlaufen kann, müsse ihn nicht von einer weiteren politischen Laufbahn abhalten. Das ist ja auch ein Dilemma für die thüringischen Oppositionsparteien, und die haben sich ja mit wertenden Äußerungen nach dem tragischen Skiunfall von Althaus sehr zurückgehalten. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie nun aus der Deckung herauskommen? Sie sind ja schon aus der Deckung herausgekommen, wenn auch noch nicht ganz. Ich glaube nicht, dass man die moralische Dimension seitens der Opposition in den Vordergrund stellen wird. Man wird vielmehr akribisch darauf achten, wie es denn um den Gesundheitszustand von Ministerpräsident Althaus bestellt ist. Und das kleinste Anzeichen dafür, dass er nicht ganz der Alte ist, dass er Konzentrationsschwierigkeiten und Ähnliches hätte, würde dann im Wahlkampf, und zwar zu Recht, groß thematisiert werden. Denn immerhin ist das Amt des Ministerpräsidenten eines deutschen Landes schon eines, das einen ganzen und vollgesunden Menschen braucht. Herr Patzelt, die CDU Thüringens hat sich ja sehr diszipliniert verhalten und an Althaus als Spitzenkandidat festgehalten. Erstaunlicherweise hat niemand ernsthaft versucht, sich als Alternative zu präsentieren. Gibt es keinen Plan B in der CDU Thüringens, weil es keine befähigten Kandidatinnen oder Kandidaten gibt? Ich weiß nicht, ob es in den innersten Zirkeln der Thüringer CDU inzwischen einen Plan B gibt, aber eines weiß ich wohl. Jeder, der in dieser Phase oder in den letzten Wochen hervorgetreten wäre mit einem Plan B, gar mit einem, der auf einen selbst zugelaufen wäre, hätte sich auf diese Weise politisch ganz und gar unmöglich gemacht. Sollte Althaus aus gesundheitlichen Gründen dann doch erklären, er könne diese Last nicht weiter tragen, dann wird sich gewiss jemand finden, und die in verschiedenen Ämtern bewährte Frau Lieberknecht wäre neben anderen bestimmt eine Anwärterin für diese Aufgabe. Damit haben Sie einen Namen genannt. Inzwischen werden aber auch Gerüchte kolportiert, die von einer möglichen Reaktivierung des früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel wissen wollen. Der 76-Jährige könne als Spitzenkandidat aufgestellt werden und im Falle eines Wahlsiegs so lange die Stellung halten, bis Dieter Althaus wieder gesund sei. Was halten Sie von solchen Gedankenspielen? Ich halte davon genau das, was Sie gesagt haben. Das sind reine Gedankenspiele. Vogel hat selbst erklärt, er stünde dafür nicht zur Verfügung, und es wäre natürlich ein Aberwitz, einen verdienten Mann aus dem Ruhestand gleichsam als Platzhalter zurückzuholen. Das ließe sich auch verfassungsrechtlich im Grunde schwer machen. Das wäre unglaubwürdig bei den Wählern. Und nachdem der Wahlerfolg für die CDU ja alles andere als gewiss ist, gibt es auch überhaupt keinen Grund für einen erfolgreichen Ministerpräsidenten in sogar zwei Bundesländern wie Bernhard Vogel, einen möglichen Verlust der Mehrheit der Sitze im Parlament höchstpersönlich einzufahren. Und dann gibt es ja auch noch eine bundespolitische Dimension dieses Falles. Dieter Althaus gilt als einer der wenigen wirklichen Vertrauten von Bundeskanzlerin Merkel. Die würde wohl nur ungern auf ihn verzichten. Das ist wohl wahr, denn guter und aufrichtiger Rat in der Politik ist etwas Seltenes. Und Althaus ist jemand, der nun wirklich die Lage im Land versteht, auch die Sprache der Leute spricht und aus einem auch intuitiven Gefühl dessen heraus, was die Leute bewegt und wo sie den Schuh drückt, andere Spitzenpolitiker beraten kann. Das zwar könnte er auch dann, wenn er aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht wieder Spitzenkandidat werden könnte, aber wer nicht in Führungsverantwortung steht, ist auch nicht jener Ratgeber, den Leute in Führungsverantwortung brauchen. Es wäre also der Rückzug von Althaus für die Bundeskanzlerin ganz gewiss ein Verlust. Sie haben da eben schon eine Andeutung gemacht, Herr Patzelt. Egal wie sich die CDU Thüringens entscheidet, welche Auswirkungen wird der Fall Althaus auf ihre Wahlchancen haben? Die Wahlchancen der CDU stehen ja so gut nicht. Sie hat schon bei der letzten Wahl nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, sondern lediglich knapp die der Sitze gehabt. Bei Bundestagswahlen liegt sie drastisch hinter der SPD. Für die Landtagswahl ist sie bei den Umfragen so bei 32-34% gehandelt, ohne sich sonderlich nach oben zu bewegen. Im Grunde beruhen die Hoffnungen der CDU bei der Landtagswahl darauf, dass die Linke und die SPD nicht miteinander zurechtkommen. Die Linke wird Schwierigkeiten haben, einen Ministerpräsidenten von der SPD zu akzeptieren. Die SPD wird Schwierigkeiten haben, als Juniorpartner in eine linke Koalition hineinzugehen. Und die Union hofft, mit einem ansehnlichen Wahlergebnis hier der lachende Dritte zu sein.